Ah, hey, ne? Drink schon da, oder was? Dein Bier ist gekommen, genau. Ah, perfekt. Was hast du denn dir da bestellt? Ja, ich hab mir einen Space Hugo bestellt. Ein Hugo? Ist das nicht ein bisschen so ein Mädchendrink? Hör mal zu. Wir sind hier, wir sind im Jahr 2016 in der Galaxie. Heutzutage ist das Männerdrink, was ein Mann trinkt. Ja, Ich muss mich überhaupt nicht dafür rechtfertigen, was ich hier trinke. Sorry, ich wollte nicht auf den Schlips treten. Ich wollte gar nicht politically incorrect sein. Bisse aber. Ne? Mikrofon läuft schon. Willkommen zu Creamspeak. Herzlich willkommen zu Creamspeak. Wir haben uns im Space Diner direkt hinter Andromeda 9 eine kleine Auszeit gegönnt von den stressigen Wochen und von dem Vorfall, wo wir den intergalaktischen Präsidenten überfahren haben. Wir sind ganz alleine im Diner, deswegen eine Bedienung ist hinten drin. Wir werden jetzt anscheinend international... Oh, scheiße. Das ist die Polizei. Ach du Scheiße. Hier spricht das Space FBI. Der Laden ist umstellt. Lassen Sie den Mädchendrink fallen und kommen Sie mit erhobenen Händen raus oder wir eröffnen das Feuer. Alle Einheiten, hier spricht Chief Inspector Sudeldinger. Wir haben den Laden umstellt. Es handelt sich um zwei Verdächtige der Rasse Mensch, der eine männlich und Anfang 20, der andere Anfang 30 und sich seines Geschlechts scheinbar noch unsicher. Wir gehen davon aus, dass die Inhaberin des Lokals als Geisel genommen wurde. Alle Einheiten halten ihre Position. Niemand rührt auch nur einen Finger, bis ich etwas anderes sage. In spätestens 60 Minuten stürmen wir den Laden. Boah, zum Glück habe ich auf meinem Handy diesen Funktransmitter und Empfänger. Ey, die Polizei ist hin und her. Das ist aber auch geil, das neue iPhone 7, ne? Ich sag dir, das hat sich gelohnt, dass sie diesen Headphone-Jack rausgepackt haben und stattdessen den Space-Transmitter reingehauen haben. Richtig, genau. Der fehlende Headphone-Jack, ja, gibt den Platz, um nützliche Dinge wie einen Space-Transmitter einzubauen. Genau das. Ja, aber 60 Minuten, es schreit ja für mich danach, die Zeit für einen kleinen Podcast zu nutzen. Absolut, also, wir können ja schon ein bisschen überlegen. Ich kann eh immer am besten denken, wenn ich dabei einen anderen Nonsens rede. Ich kann auch immer. Außerdem habe ich noch ein bisschen was von meiner Space Peter übrig. Ich würde das wirklich ungern wegschmeißen. No. Ja, ich hab meinen Hugo eben in aus Geschlechterangst und aus Angst in so eine Transgender-Ecke gestellt zu werden, habe ich ihn ja eben aus Peinlichkeit weggeworfen. Ja, Hugo ist ja auch bekanntermaßen der Number One Transgender-Drink. Bei Hugo habe ich immer so. Also, erstmal muss ich dazu gestehen, ich habe auch schon mal Hugo getrunken. Ich fand es auch gar nicht schlecht. Also, wollen wir das Ganze mal relativieren? Ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie Hugo getrunken. Ich fand es aber ganz lustig, darüber einen Witz zu machen. Bei Hugo muss ich immer eher so an so Wohlstands-Assi-Après-Ski-Partys denken. Weißt du, so Robert, so Geissens-mäßig oder sowas. Irgendwie echt? in so einem klatschigen. Nee, kommt das nicht sogar aus Österreich oder der Schweiz oder so? Irgendwie so ein bisschen. Ich dachte, das kommt eher aus so einer eher gut betuchte, noch nicht mal Wohlstands-Assi, sondern wirklich einfach nur gut betucht. Ne, die Leute, die sich zu fein dafür sind, einfach ein bisschen Orangensaft in ihrem billigen 5-Euro Wodka zu kippen. Ich glaube, das hat so ein ausgehend von Südtirol, Italien. Da siehst du mal. Naja, auf jeden Fall, wo wir schon bei Girly Drinks oder Manly Drinks oder was auch immer sind, ich habe einen ganz schönen Artikel zum Thema so Gendered Products gelesen. Wir sind jetzt übrigens Experten in Sachen Gender. Wir sind Experten in Sachen genau. Gender Roles und Discrimination. Wir als zwei weiße cisgender hetero Dudes. Diskriminierungsexperten. Krasse Minority. Genau. Der Wohlfühl-Podcast für Menschen, die sich ihres Geschlechts noch nicht sicher sind oder einfach mal umdenken. Umparken im Kopf. Genau. Weiter. Ich habe in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel gelesen vom August. Und er fängt mit dem, der Artikel heißt Das Feuchtgebiet des Mannes und er fängt an mit dem schönen Satz. Was ist, kann ich ganz kurz raten, was das Feuchtgebiet des Mannes sein soll? Gib mal einen Wild Guess ab. Okay, noch irgendwas zwischen Bauchnabel, Damm und Ich glaube alles dazwischen. Okay, alles, was alles unterhalb des Bauchnabels und überhalb der Kniekehle ist. Also ich glaube, Charlotte Roach kann dir das bestätigen. Es ist bekanntermaßen, der ganze menschliche Körper ist ein einziges Feuchtgebiet. Also, der Artikel fängt an mit dem Satz, ein Thema, über das im gerade vergangenen Sommer wenig gesprochen wurde, ist Hodentranspiration. Und da habe ich mich, das war wieder für mich so eine angenehme Reminiscence zu den Partyhoden irgendwie. Weil ich meine, zählt das, das ist mir auch wieder so eine interessante philosophische Frage, zählt das als Hodentranspiration, wenn die Kochsalzlösung irgendwann auf? Die Frage ist auch einfach, das ist so eins von den Themen, das im Allgemeinen wie viele andere Themen nicht besprochen wurde. Was im letzten Jahr wenig besprochen wurde, ist zum Beispiel, was ist schöner, weiße Farbe oder richtig weiße Farbe? Und, das ist auch fast so eine Clickbait-Überschrift, wo du denkst so, this dude had massively transpiring scrotum, so what happened next? Aber mach weiter, jetzt bin ich interessiert. Ich will mal zum Punkt kommen. Jetzt mich hast du jetzt schon, ich will wissen, wie es weitergeht. Genau. Wer seinen Artikel mit, was im letzten Sommer wenig besprochen wurde, war Hodentranspiration. So. Mach weiter. Und es gibt scheinbar eine amerikanische Firma namens Nadkins und die bieten Male Jewels Refresher Towelets an. Also quasi so Erfrischungsfeuchttücher für die Kronjuwelen des Mannes, so ungefähr. Und die sind alle einzeln verpackt und das ist halt so ein hochwertiges Premium Refreshing Product. Und ein so ein Ding kostet halt $12.50. Und die Frage so, wie krass ist das denn? Also ich muss dazu auch mal gestehen, ich habe es noch nie ausprobiert, mir mit so einem Flugzeugerfrischungstuch oder eins von diesen Zitronentüchern, die man manchmal beim Kebabmann bekommt, ich den Boden sagen, zu polieren. Ich weiß nicht, was für Nebenwirkungen. Bei KFC und ähnlichem an. Auf jeden Fall. Dann einfach, und dann am Ende kommt der Kellner zu dir und sagt, Hodenerfrischungstüchlein. Ja, genau. Aber du brauchst es natürlich nicht, weil du nicht wie ein Wilder mit den Händen gegessen hast, sondern mit Messer. Also die ganze Bottomline ist, es gibt scheinbar mittlerweile, zumindest in Amerika, gibt es scheinbar einen ganzen Markt für auf Männer gegenderte, speziell für den Intimbereich optimierte Erfrischungstücher. Es gibt noch eine Konkurrenzfirma aus Chicago, die heißen Dude Wipes. Und ich bin mal auf die Website gegangen und ohne Spaß, also die Gründer dieser Firma sehen wirklich, die sehen einfach aus wie vier so New Jersey Dudes, die halt wirklich sich vorher nochmal mit ihren Dude Wipes irgendwie refreshen, bevor sie ein paar aber Chicks aufreißen. Wann benutzt du die denn? Du gehst doch dann. Ich weiß sagst es Sagst du nicht. Dann auch im Club, yo Jungs, ich geh mich mal kurz frisch machen und jeder weiß sofort, was abgeht, weil dein Dude Wipe einfach aus der Tasche hängt. Ich weiß es wirklich nicht. Die haben wir scheinbar bei Shark Tank gewonnen. Ich glaube, das ist dieses amerikanische Vorbild für Höhle des Löwen quasi, wo du deine Business-Idee irgendwie. Und da haben die gewonnen. Vorstellst, sie haben gewonnen. Die haben den 2013 Visionary Award für Konsumer. So Dude Wipes. What a visionary human being. Ich find's ja schon befremdlich, wenn so normale Menschen sagen, ich benutze Feuchttücher, um mir den Arsch abzuwischen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich finde es auch reguläres Toilettenpapier. Ich fühle mich immer ein ganz bisschen anal entjungfert, wenn ich das fühle. Es ist irgendwie, it just doesn't feel right. Wenn ich bei Freunden bin und intimste Hygienemaßnahmen im Badezimmer sehe, wie zum Beispiel Feuchttücher oder Intimlotion oder halt Dude Wipes, ich traue der Person danach nicht mehr, sobald ich aus dem Klo komme. Und wenn mir dann Leute auch am Ende noch so die Hand entgegenstrecken und ich versuche dann immer zur Umarmung überzugehen oder einfach auf Entfernung zu bleiben. Ich finde es immer misstrauisch, wenn ich bei Leuten Feuchttücher alleine das Wort aber hat schon. Aber Dude Wipes ist echt, das sieht, also ohne Spaß, das muss man sich eigentlich, wir müssen nochmal ein Bild davon posten, auch diese Verpackung. Das sieht einfach aus wie so ein Kondom, so schwarze Verpackung, also Dude Wipes in so einer Future-Schrift. So geil. Und es muss natürlich auch appealing und cool sein für die 15- bis 25-Jährigen. Ich stelle mir dann auch vor, dass irgendeine Mutter dem Jungen die Dude Wipes mit in Pausen an den Rucksack packt. Aber was ist denn der Sinn dahinter? Du möchtest doch trocknen. Sind das dann einfach nur trockene Lappen oder was? Nee, das sind halt Wipes. Also das sind halt, wie nennt man so, halt diese Antitranspirationstücher. Es sind, die Dude Wipes sind, glaube ich, eher so Cleaning Products. Und warte mal, ich habe es ja irgendwo gesehen. Kann man sich halt nicht so einen von diesen Antitranspirant-Steinen mitnehmen, mit dem man sich dann mal zwischendurch. Kennst du die Dinger? Diese Steine, so dieser Deo-Ersatz? Nee, ich kenne nur diese Deos, die deine Poren zumachen. Nee, das ist ungefähr genau das gleiche wie nur mit einem Kristallstein, da ist auch gehörig Aluminium drin. Und du reibst den, ist einfach so ein Keil, den du dir unter die Arme reibst. Und kann man das nicht damit einfach machen? Darf ich mal ganz kurz hier die Product Description noch so ein bisschen vorlesen? Okay. Also, 100% Money Back, bla bla bla bla. Ultra Portable. Wie 100% Money Back. Wenn es dir nicht gefallen hat, schick uns die alten Tücher zu. Also, okay. Huge 44 Square Inch Size, Vitamin E and Soothing Aloe, Alcohol-Free Quick Drying, Tested by Scientist and Doctor Dudes, Flushable Wipes. Ich und dann einfach so ein, der letzte Punkt ist einfach, 'cause you never know. Aber haben die das dann auch wirklich an Kaninchen getestet? So wie andere ich hoffe Dinge. Nicht. Oder okay. Ich hoffe. Ultra makaber wieder. Ich finde wirklich seltsam. Und wenn es den Laden gibt und die hier Höhle des Löwens, Lion's Den, dahinter steht, dann scheinen die ja tatsächlich Erfolg damit zu haben. Und ne, oh, wo landen wir alle? Wo soll das noch hinführen? Können ja, wir ganz kurz, wir wollten ja heute eigentlich ein ernstes Thema machen, aber wir fühlen uns gar nicht ernst. Wir wollten ein bisschen über die Flüchtlingsdebatte sprechen, weil wir selber ja ein bisschen auf der Flucht sind hier im Weltraum. Und die Frage ist, wie sind Flüchtlinge auf der Flüchtlingsroute jemals zurechtgekommen ohne Dude-Wipes? Auch das, genau. Ich denke auch, dass das meiste Geld, also wenn du abhaust, ich glaube, der Schlepper, kostet ja 5.000 ungefähr und ich glaube, da ist dann wirklich da drin so ein kleines Essen, so ein Hähnchen Masala mit Reis und ein Dude-Wipe inbegriffen. Meinst du? Ja. Na, auf jeden Fall, ich hab eine Geschichte gegoogelt und zwar wollte ich, weil wir schon so lange keine Pimmelwitzchen oder Pimmelgeschichten mehr hatten, wollte ich nach einer Penisgeschichte googeln und zwar hat mir mal irgendwer erzählt, es gab in Japan einen Asexuellen, als Mann geboren. Es gab einen. Es gibt auf der gesamten Welt nur einen Asexuellen. Und weil er keinen Partner braucht, ist das nicht schlimm, dass er alleine ist. Aber er, also kein Sexualpartner. Ich wollte nicht sagen, dass er gefühllos ist. Also, und der Mann hat sich gesagt, okay, ich bin asexuell, ich brauche meine sekundären und primären Geschlechtsteile nicht. Nippel hat er behalten. Auch wenn er die aber eigentlich das ist gar auch nicht braucht. Die kann sich jeder abschneiden. Nippel sind nicht sekundär, aber ich meine Brustbehaarung. Nippel sind, glaube ich, tertiäre Geschlechtsteile beim Mann. Und auf jeden Fall hat er gesagt, ich brauche meinen Penis nicht und deswegen, jetzt kommt der logischste Einfall, den man dazu hat, ist, er lässt ihn sich abschneiden und lädt Leute zum Essen ein, die zusammen mit ihm seinen Penis essen. Das ist kein Witz, ist wirklich passiert. Und es ist auch logisch, das ist das Erste, was mir in den Kopf kommen würde. Ich hätte jetzt mein erster Best Guess wäre jetzt gewesen, dass irgendwie so ein russischer Chirurg sagt, ich pflanze dem einem Mann, der seinen Kopf spenden will, auf den Hals. Wir machen diese Geschichte. Auf jeden Fall hatte dann Leute eingeladen, ich glaube 70, 80 Leute, und hat 200 Euro fürs Essen genommen. Der Penis war dann angebraten in Weißwein, mit so Weißweinsüßchen, also angebraten und dann mit Weißwein, Champignon dabei. Also wirklich, wobei ich jetzt muss ganz ehrlich sagen, allein von der Art des Vorstellens, das Letzte, was ich mit Penis servieren würde, wäre Pilz. Das weckt doch beim Verspeisen ganz die ganz falschen Assoziationen. Ich weiß ja nicht, also der Mann. Weil wahrscheinlich, also, wenn das dann so fertig zubereitet ist, ist das eh wie so ein kleines Flanksteak oder sowas. Ich glaube, das ist eher geschnetzeltes. Ja, genau, meine ich auch. Da hast du wahrscheinlich das in so ein Scheibchen und dann nimmst du es eh nicht mehr als ein zusammenhängendes Organ wahr. Aber die Story ist wirklich wahr. Auf jeden Fall, das schade ist jetzt nur, er muss jetzt 25, also er wird jetzt angeklagt und muss wohl 25.000 Yen, Maschina, ich weiß es nicht, zahlen. Ja. 25.000 japanische Währungen muss er zahlen und kommt vielleicht 2 Jahre ins Gefängnis. Und finde ich ein bisschen harsch, zumal das Ganze. Es sind auch japanische Yen. Es gibt auch Yen in Japan. Das habe ich mal wieder recht gehabt. Gerade habe ich nachgeguckt. Dabei hat er alles eingehalten, wirklich so durch alle Restaurant-Hygienegesetze und Vorschriften bis zu chirurgischen Vorschriften, alles gemacht und trotzdem wird er. Aber ich fand das einfach unheimlich seltsam, die Geschichte. Und ich habe das halt gegoogelt und bin dann auf die verrücktesten Penis-Stories aus aller Welt gekommen. Zum Beispiel in 20 Deutschland. Crazy Penis-Stories, you won't believe that. Ich glaube auch, vielleicht sollte ich das mal stellen und auch eine von diesen tollen Websites machen. So also ein Dick-related Buzzfeed-Ding starten. Richtig, oder so. Genau so. Ja. Dick-League. Sollte man uns eigentlich langsam sorgen, aber warum haben wir ja so eine Obsession mit Dicks? Ich muss einfach sagen, das ist das Ding. Es gibt so ein paar Dinge wie zum Beispiel Fürze, Penisse, Geschlechtsteile, sind einfach immer lustig. Es ist egal, ob du 2 Jahre alt bist, noch keine Ahnung davon hast, du den ganzen Tag dran rumspielst, oder ob du 50 bist, es ist einfach immer lustig. Das ist ja so eine Mischung aus, es ist mir unangenehm und es ist zu privat und alles ist ja, und vor allen Dingen, also können wir mal festhalten, dass Penisse einfach so ridiculous sind. Das ist einfach so ein Anhängsel aus Fleisch und Haut, was einfach so dranhängt und rumbaumelt. Also ich meine, das ist schon pretty fucking funny. Ich glaube auch Leute, die mit Mitte 20 sagen, nein, das ist nicht, du bist auch kein Kind mehr, über Penisse lachen. Du meinst, das sind die Leute mit gestörten Das sind die Leute, über die man sich Sorgen machen muss. Wer mit 20, it's not 25 us, it's them. Schon wieder nicht mehr über Penisse lachen kann, der hat die Welt nicht verstanden. Also, Penis News 24. In Space. Space. Die Feuerwehr schneidet, also einfach die Feuerwehr, nicht die Penisfeuerwehr, einfach die normale Feuerwehr, schneidet einem Mann 13 Penisringe vom Penis runter, nachdem er sie 4 Tage getragen hat. Und but why? Und wow, 13. das zweite, was ich gefunden habe, war Hitlers Socken und Görings Unterhose wird versteigert. Ich weiß nicht, wie das irgendwie penis-related ist. Aber das stand auch bei Penis News 24, oder was? Das war auch bei Penis News 24. Dann eine ganz traurige Story. In Thailand hat eine Python aus dem Klo heraus einem Mann von unten den Penis abgebissen. Oh. Und 3 Meter lang, die Python. Haha. und das hat instinktiv, muss ich an die Teenage Mutant Ninja Turtles denken, die auch in der Kanalisation leben. Und die Python wurde wieder freigelassen. Und da draußen ist es. Ja, das ist wieder klar, ne? Wenn ein Japaner versucht, irgendwie nett zum Essen einzuladen, muss der Strafe zahlen. Aber wenn eine Python jemanden Penis abbeißt, dann kommt die ungeschoren davon. Das ist wieder so fucking, ne? Merkst du mal wieder, die. Ja, unfair. Es ist einfach unfair. Genau. Aber da draußen robbt jetzt in Japan, in Thailand, vielleicht ist es mittlerweile in Japan, vielleicht ist die Python, vielleicht ist es auch so einfach so eine Schlange, die einfach Schwänze unheimlich lecker findet. Und die saß auch mit da am Tisch. Und die Python robbt jetzt da gerade draußen. Das ist ja wiederum eigentlich ein schöner Twist. Das wäre eigentlich super toll. Und das wäre so ein Kindermärchen oder sowas. Und dann lud er alle Schlangen des Landes ein, um. Okay. Also bitte mal lass uns mal politisch korrekte Kindermärchen machen. Ja, und diese Python, ganz kurz, diese Python robbt jetzt da draußen in Thailand mit einem Penis rum. Und ich kann mir vorstellen, dass da dieser Mann ist ohne Penis und der wird jetzt wirklich zu so einem Großwildjäger, der einfach diese Schlange mit dem Penis sucht. Und das wäre auch schon wieder. Die Moby Dick Story. Get it? Ach ja. Max hat's raus. Die letzte Story ist super strange. Ein befreundeter Rapper vom Wu-Tang Clan und stand einfach nur ganz groß: Wu-Tang Clan Mitglied schneidet sich Penis ab und springt vom Balkon. Und das muss man einmal so kurz, man muss sich kurz den Kopf reiben und sagen, wie passt das jetzt in mein Weltbild? Wie ordne ich das ein? Es sollen wohl keine Drogen im Spiel gewesen sein, was die Sache für mich noch viel, viel schlimmer macht. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, aber das waren auf jeden Fall, das war Dick News 24. Und jetzt schön. Zum Peniswetter. Okay. In der Region Oberpfalz bis Franken wird das Wetter relativ warm und luftig. Wir bitten Sie darum, Ihre Dick-Wipes mitzunehmen. Könnte sehr schwitzig zwischen den Beinen werden. Wollen wir, den Beinen. Jetzt darf ich sagen, ich weiß ganz genau, jetzt was. Oh Gott, the stage is yours. Das war jetzt die Überleitung des Tages. Schwitzig zwischen den Beinen. Willkommen zu Twitter, wa? Willkommen zu Twitter. Und wir kommen zu Twitter. Wir sind ja seitdem wir den Podcast haben auf Twitter unterwegs. Und ich möchte zu diesem Zeitpunkt wirklich einmal riesengroßen Dank sagen an die Twitter-Community, die uns aufgenommen hat. Und wir reden hier über KBM Music, die ganzen Jungs vom Raucherbalkon und die Podstock-Bande. Also wirklich, wir wurden unheimlich nett aufgenommen. Wir bedanken uns sehr auch für das positive Feedback. Ja, auch von meiner Seite. Ganz, ganz fantastische Angelegenheit. Ich war vorher nie auf Twitter, ich habe es auch nie verstanden. Mittlerweile ist eine ganz neue Welt, hat sich aufgetan. Also wirklich, sehr, sehr nette Community. Macht sehr viel Spaß auf Twitter. Aber wir haben. Achso, und an alle Leute, die uns vielleicht nicht über Twitter gefunden haben, wir sind auf Twitter. Und man kann uns wunderschöne Rezensionen auf iTunes hinterlassen. Und wir freuen uns über jede Rezension und über jede positive. Okay, let's talk about dick some more. So, und oh, wir verlieren sie, wir verlieren sie. Wollte gerade sagen. Jetzt, auf jeden jetzt. Fall. Ja. Schweiß, Feuchtgebiete. Ja. Ich lese euch jetzt, obwohl ich das wahrscheinlich nicht ganz vorlesen, wahrscheinlich hast, dann wieder. Hast du so eine Best Collection oder was? Ich bin ganz ehrlich, es hat mich ein bisschen krank gemacht. Auf jeden Fall, auf Twitter gibt es sehr viele Profile von jungen Frauen, so 25 bis 35. Und die haben dann immer so ganz neckisch meistens. Wahrscheinlich sind es nicht nur junge Frauen. Wir haben bisher nur, glaube ich, die jungen Frauen gesehen, oder? Ja, also, weil es geht um die Art. Da sind meistens halt so neckische, sexuell angespielte Ausschnitte ihres Körpers. Also zum Beispiel so eine Achsel, ein dicker Zeh, das Nagelbett des kleinen Fingers. Also wirklich die absolut erogenen, heißesten Zonen, die eine Frau zu bieten hat. Nein, ich rede jetzt zum Beispiel wirklich einfach von so ganz, ganz platt, so ein Ausschnitt oder quasi, als hättest du die Kamera unter dein Doppelkinn gepackt und würdest dann nach unten an den Brüsten vorbei auf die Füße fotografieren. Sowas. Also so ganz Perspektiven. Und das ist dann, läuft alles unter diese Phishing for Sexual Compliments Nummer raus. Also die Mädels stellen es dann online und hoffen darauf, dass Leute schreiben. Und dann gibt es tatsächlich. Ja, das ist jetzt schon wieder deine Wahrnehmung, ne? Wer weiß, vielleicht, ne, wollen die auch einfach mal. Vielleicht will man auch mal seine Brüste ins Internet stellen, ohne permanent sexualisiert zu werden von der gesamten Community. Ja, genau, das ist es. Genau. Und, also ich finde, du lehnst dich da ein bisschen weit aus dem Fenster. Du bist schon wieder sehr auf der she was asking for it Ebene. Ne? Aber erzähl mal weiter, mach mal. Ja, klar. Ich sag dir, es ist 2016, ich möchte auch mal ein Dickpick online stellen können, ohne dass da permanent sexuelle Kommentare sind. Ich möchte auch, weißt du, was ich übrigens machen werde? Ich werde jetzt für nächste Woche bei Creamspeak einfach ein Bild von meiner rechten Klöte fotografiere. Ich stell das rein. Und wenn irgendjemand Wichtiges fragt, was denn die Scheiße ist, sag ich, das ist der Kinderkopf von der Tochter meiner Schwägerin. Was weiß ich. Okay. Abstrus, aber zurück zu anderen Abstrusitäten. Auf jeden Fall, auf Twitter. Frauen machen leicht sexuelle Sachen und schreiben dann halt sexuelle Dinge. Und mein Beispiel war zum Beispiel, ein Mädel schreibt, ist das heiß, da ist man ganz nass zwischen den Schenkeln oder so. Also wo sich bei mir die Fußnägel nach das, oben das klingt rollen. So ein bisschen, das klingt so ein bisschen aus der Abteilung, so Bildseite 2 Redakteur und so irgendwie so, hey, wir brauchen noch ein paar Slippery Lines für das Montagsmädchen. Ja. Nicht mehr so. Und, Susanna ist es immer ganz nass zwischen den Schenkeln. Zum Glück ist Jonas Feuerwehrmann hat seinen Schlauch dabei. Genau so ein Scheiß. Auf jeden Fall schöne deutsche Pornowelt. Und dann schreibt ein Typ zurück, ich habe gerade Eis gegessen. Also sagt er, ich sag das nicht. Der Typ schreibt einfach zurück. So ungefähr. Die phonetische Übersetzung wäre. Und er schreibt, ich habe gerade Eis gegessen. Lass mich doch da unten lecken, dann ist es besser. Und dann so ein Zungen-Emoji. Und und dann auch so zwei Auberginen-Emojis und dieses Spritz-Emoji. Und das Bild von dem war auch so super creepy. So sehen Leute aus, die den ganzen Abend über im Puff stehen und nur eine Cola trinken und die Mädchen angucken. Und dann rausgeworfen werden. Das ist halt blöd, wenn du nur 12 Euro für eine Cola hast, aber nicht 15 Euro für einen Blowjob im Puff. Normaler Montag im Hause Creamspeak. Auf jeden Fall. Und die Mädels schreiben das dann und die Kerle schreiben zurück. Und das Traurige daran ist, das ist an sich schon mal irgendwie eine ganz traurige Dynamik. Das ist eigentlich schon eine abgeschlossene Story. Aber ich habe dann geguckt und der Typ jetzt gerade hat wirklich, der schreibt hunderte Tweets an Frauen, die halt wirklich mal irgendwie sowas, so leicht, ne? Schlimm ich übrigens auch, die Frau kriegt dann 100, 200 Likes, Faves, Retweets. Auf jeden Fall, und er schreibt dann da drunter, blablabla, lass mich lecken, weil lustig und, oder bei irgendeiner anderen, du bist aber ein heißes Möpschen. Oh Gott. Und kriegt einfach nirgendwo noch nicht mal so ein Mitleids-Fave, so ein Mitleids-Like, nichts davon. Und ich versuche gerade irgendwie das Real-Life-Äquivalent dazu zu finden, ob das vielleicht ein Typ ist, der sich an Leuten in der U-Bahn reibt, in der Hoffnung, dass irgendwer mal sagt, hey, das hat mir ganz gut gefallen. Also das ist jetzt auch nicht schlecht. Also als ich in die Bahn eingestiegen bin, habe ich nichts erwartet. Jetzt, wo du dich an mir reibst, vielleicht. The possibilities. Ja. Ich finde ja, was ich ja so erschreckend fand an dieser ganzen Geschichte, es sind ja nicht alle, es gibt ja auch da bestimmt verschiedene Stile und verschiedene, weiß ich gar nicht, beim Reiben, Vorgehensweisen, Strategien. Ja, das der eine reibt vertikal, ich mein der bei, eine horizontal, der andere hat eher so eine leichte Stoßbewegung. Der andere Stoßbewegung. Vergleicht seine Dude-Wives aus. So, nein. Ich stelle mir auch gerade eine Werbung dafür vor, wie zwei Leute im Park sitzen und Also wie diese Damenwerbung, und die Frau sitzt im Park und auf einmal grummelt der Magen, jetzt brauchst du mir noch Leptopismol, damit man auch mit Durchfall vor die Tür gehen kann. Und dann sitzen einfach zwei Typen da und halt so diese typische Dude-Culture mit einem Bier in der Hand und einem Steak in der anderen, einfach roh. So, und alle sitzen und kommen so. Und dann so, und dann von Dude Wipes. Und der eine holt sich, hier, komm, Dude Wipes. Einfach. Ich sehe ehrlich gesagt, was ich vorhin als Werbung im Kopf habe, war eher so ein Ding, halt wie so eine, weißt du, so Werbung, die versuchen, Kondome sexy zu machen oder sowas. Und einfach so irgendwie so, the dudes are invading the club. Und dann so, the dude party, the chick party. Und dann irgendwie so, die tanzen zusammen und dann irgendwie landen sie auf dem Hotelzimmer. Und dann irgendwie so alles sexual innuendo intensifies. An Dude Wipes gedacht. Genau. Ja, wirklich so. Und dann kurz davor irgendwie, halt irgendwie, wo er zum Schuss kommen soll, ja, die Frau irgendwie so, hast du auch deine Dude-Wipes dabei? Und er so, ja klar, zückt so seinen Dude-Wipe. Just gonna freshen up. Und einen Monat später kommt die katholische Kirche und schreibt, Dude-Wipes verschlimmern das AIDS-Problem. Wir waren eigentlich woanders. Twitter. Ich wollte noch eins dazu sagen. Wir müssen wirklich eine kleine Pause machen, bevor wir in die tiefsten Tiefen des Dark-Twitter-Webs eingehen mit notgeilen Hanseln und ja, wieso? Notgeilen. Ich muss super dringend auf Klo. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir sitzen hier gerade auf einem Klo im Space Diner und das ist leider so eine 3-Quadratmeter-Zelle und deswegen muss der Max sich jetzt einmal kurz in die Ecke stellen und das sind prekäre Zustände hier. Es gibt keine Dude-Wipes, es ist nur einlagiges Recycling-Toilettenpapier. Wer macht das eigentlich mit einlagigem? Ist das nicht irgendwann von den Genfer Folter-Ethik-Kommissionen mal abgeschafft worden? Ich glaube, das ist das Einzige, seitdem nachdem der Rohrstock verboten wurde an Schulen, an deutschen Schulen, war das die einzige Möglichkeit, die Schüler noch zu bestrafen, dieses Holzbrett-Toilettenpapier. Ich habe als Jugendlicher immer neben der Schule gewohnt und konnte da auf Klo gehen. Oh, also ich muss ganz dringend pinkeln. Aber versprochen klar. Auch nur Nummer 1. Lass dir den Dick nicht von der Python abbeißen. Deswegen pinkel ich übrigens nur im Stehen. Ha, Feminists, take this. wir hören uns wieder nach einer kleinen Pause. Oh, und dann geht's weiter mit Deep Twitter, Dark Web, Dick Jokes. Wow. By Creamspeak. Creamspeak. Herzlich willkommen zurück zu Creamspeak. Herzlich willkommen zurück zu Creamspeak. Wir wollten uns gerade wieder dem Dark Twitter Web. Ich wollte mich gerade echauffieren und dann wurde ich abgeschnitten. Achso. Also. Du hast dir die Wut behalten. Ich habe die Wut behalten. Ich bin so pissed. Nein, eigentlich ist mir egal, aber ich finde, was ich so erstaunlich fand an diesen Avancen, die ich gesehen habe auf Twitter. Ich finde, das ist schon eine Beleidigung für jeden Menschen, der schon mal. Auf ordentliche Art und Weise jemand angesprochen Avanciert hat, das auf Twitter eine Avance zu nennen, aber mach mal ruhig weiter. Du ja, ich, es ist meine Art von Bewältigungstherapie, ist sozusagen das zu trivialisieren oder das zu salonfähig zu machen. Nein, was ist that came out wrong. Nein, also, was ich krass finde, ist, dass so viele Leute das einfach unter Klarnamen machen, solche Kommentare abgeben. Weißt du, jetzt so Gerd Müller und dann ist da einfach so ein Bild und dann guckst du die Beschreibung und dann hast du so Franz Beckenbauer. Ja, Grundschullehrer und weiß ich auch nicht was. Und dann guckst du nochmal so die Timeline von denen durch und dann steht da einfach so, retweeten die so geile so, weiß ich auch nicht was, von so halbseidene Cosplayer. Einfach 20 Mal, hey, soll ich dich da untern lecken? Und dann irgendwo, ach übrigens, das Gertrude-Schweiger-Gymnasium feiert übrigens am 15. Oktober ihr 100-jähriges Jubiläum. Wirklich? Ich und alle anderen Sportlehrer laden herzlich ein, am Spendenlauf mitzumachen. Ja, es sind vielleicht alles Sportlehrer auf Twitter. Nee, die sehen nicht so nach Sportlehrer. Nee, gar nicht. Wenn dann nach Mathelehrer Religion oder nach Ästhetikprofessor. Aber Ästhetik. aber nee, das sind wirklich, ich glaube, das sind so VIP-Berater und Leute, die so eine Großraumdisco haben. Meinst du eher so die Koks-Fraktion oder was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es auch nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Irgendwer hört, der zumindest das Bedürfnis verspürt, bei irgendwelchen Frauen ständig drunter zu schreiben, hübsche Möpschen darf ich mal anfassen, was auch immer. Irgendwelche Scheiße, die ihr euch vorstellen könnt. Schreibt uns doch mal bitte beziehungsweise so ein kleines Essay über eure Motivation. Wäre es nicht mal interessant zu wissen, ob es auch Leute gibt, die das absichtlich gerne haben wollen als Kommentare? Das ist auf der anderen Seite, weil die Frauen. Ist das wieder so was Masochistisches oder so vielleicht? Zu sagen, so man lässt sich ein bisschen degradieren oder so? also so degradieren dadurch, dass die falschen Komplimente machen. Kann ja, weißt du halt so, aber so vielleicht so auch schmutzig, einfach so. Das der kalte Schauer des Ekels, der so, der gleichzeitig auch regend ist. Die Leute gucken, glaube ich, einfach nur auf die 200 Likes und schauen sich nicht an, womöglich, wer da geliked hat. Denn zum Teil sind ja auch wirklich einfach ganz offene Schwanzbilder dazwischen. Da gibt es ja wirklich Profile, wo man so aus dem schönsten Winkel, von dem man einen Menschen fotografieren kann, so von halb unten. Also quasi so, als würde man mit dem Fuß auf den Auslöser drücken und man sieht dann Doppelkinn und Blinde am Narbe und Dammriss und alles, was alle schönen Dinge, die der menschliche Körper so zu bieten hat. Und die sind auch wirklich als Profilbild da drin, mit Klarnamen und allem. Ich weiß nicht, ob die Leute einfach arbeitslos sind, selbstständig oder Jobs haben, wo es nicht so schlimm ist, wenn man, ne, ich weiß nicht, bei der Ergo-Versicherung vielleicht oder... Ja. Bei Lidl, wo die Leute durch die ganzen Kameras, die überwacht werden, sowieso schon alles von ihren Mitarbeitern gesehen haben. Ich weiß es nicht. Ich bin vollkommen ratlos. Ich kann nur sagen, es macht bis zu einem gewissen Grad Spaß, sich das Ganze durchzugucken, aber dann geht man duschen und liegt 20 Minuten lang in Gebärdenhaltung in der Dusche und versucht sich reinzuwaschen von dem, was man gesehen hat. In Gebärdenhaltung? Ja, also in der Fötushaltung. Ja. Heißt es nicht auch Gebärdenhaltung? Echt? Warum? Das macht ja keinen Sinn, oder? Ich habe das bestimmt irgendwann mal gehört und wenn das falsch ist, dann habe ich es schon so oft falsch gesagt, dass ich mich nirgendwo mehr blicken lassen kann, wo man das sagt. Gut. Ja. Was haben wir noch? Was ist denn noch? Was habe ich noch alles gesehen? Eigentlich wollten wir über Flüchtlinge reden, oder? Eigentlich wollten wir über Flüchtlinge reden, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so der richtige Moment ist. Vielleicht doch. Ach, du, eigentlich, wir haben ja auch die, okay, wir haben ja auch die Political Correctness-Debatte einmal nach hinten gelegt, weil wie wir uns einfach nicht so gefühlt haben. Ja, ach, das ist, wir sind ja hier nicht, wir sind ja zum Glück nicht, sind ja keinem Programmchef verpflichtet, außer uns selbst. Ja, genau. Und unseren Hörern natürlich. Auf diese Weise möchte ich auch nochmal den ganzen Leuten danken, die uns Rezensionen geschrieben haben. Habe ich auch Ihnen schon gesagt, dass Sie uns Rezensionen auf iTunes schreiben können? Ja, it's all is okay. Ich an der Stelle, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen offene Quasselrunde haben, ich wollte auch ein Ding mal zwischenschieben, weil sonst vergesse ich das, sonst komme ich wahrscheinlich nie wieder dazu zu sagen. Und zwar, ich habe mal irgendwann in der ersten, zweiten oder dritten Folge oder sowas, habe ich mal irgendwann gesagt, dass ich immer ein Problem mit dem Wort mondane hatte. Das war, glaube ich, in der allerersten Folge. Irgendwie so. Und du Barbara Streisandst dich jetzt selber, weil keinem wäre es aufgefallen, wenn du es nicht nochmal angesprochen hast. Nee, weil ich habe nämlich eine perfekte Erklärung dafür. Und zwar, ich habe immer gedacht, ja, dass mondane sowas wie profan sei. Ne? Also halt so boring, everyday, langweilig, bla bla. Aber es ist ja im deutschen Sprachgebrauch einfach so, ne, bisschen weltmännisch, bisschen edel und so, weltgewandt, diese ganzen Geschichten. Halt Mundus, ne, Welt. Und ich habe aber immer davon ausgegangen, Moment, ist es nicht Mundus und so, ist es nicht auch irgendwie weltlich, irden, ne, so, solche Sachen halt, sterblich, belanglos. Und dann hatte ich neulich irgendwie, weil ich über das Wort gestolpert bin, in einem englischen Text, hatte ich endlich die Lösung für dieses Dilemma, bin ich drüber gestolpert, weil ich nämlich die ganze Zeit von der englischen Bedeutung, von mundane ausgegangen bin. Und da heißt es nämlich, da ist es nämlich tatsächlich belanglos, profan, ne, so. Weil das ist halt im englischen Sprachgebrauch so und bekanntermaßen vermischt sich das bei mir so stark, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was eigentlich heißt. Und deswegen, ich bin also nicht total inkompetent, was deutsche Sprache angeht. Ich habe es einfach nur vermischt mit der englischen Bedeutung. Wollte ich jetzt nur mal so gesagt haben. Du wolltest nicht über Flüchtlinge reden, jetzt musst du dir mal einen Monolog zur deutschen Sprache. Ich habe gerade Flüchtlinge gehört. Auf jeden Fall haben wir wieder was gelernt. Ja. Faktencheck mit Creamspeak, auch wenn es schon 3 Monate her ist, wird immer gemacht. Schwere Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit, wie das bei Deutschen so üblich ist. Und Max bleibt in dieser Tradition. Wir waren gerade auf sexy Pics von sexy Chicks auf sexy Twitter. Ich glaube, das war's. Ich weiß gar nicht, ob wir da nochmal drüber reden müssen. Es sei denn, wir finden das nächste Mal wieder. Ich würde auch sagen, wir schließen aber damit, schickt uns eure schmierigsten Anmachten auf Twitter, also nicht die ihr geschrieben habt, die bitte nicht, sondern die ihr gesehen habt. Schickt uns eure schönsten Dickpics, die ersten 5 kommen bei uns an den Kühlschrank. Und dann machen wir die Top-10-Liste nächstes Mal mit schmierigen Tweets und Klarnamen dazu. Und dann schicken wir noch einen Shoutout an die Marie Curie Gesamtschule. Und übrigens, euer Herr Esselsberger hat am 29. August das folgende getwittert. Oh, ich finde es so eklig. Stell dir mal vor, du kriegst raus und dann ist dein Vater oder dein Bruder oder dein Onkel oder einfach nur, keine Ahnung, dann Wurstfachverkäufer schreibt so einen Scheiß und dann musst du bei dem noch Zungenwurst bestellen oder so. Hoffentlich sagt er nichts, hoffentlich fällt ihm nichts auf. Hoffentlich leckt er mich nicht oder zwinkert mir so eklig zu, wie so ein fleischgewordenes, fettes Emoji. vielleicht wollen wir einmal ganz kurz so ein klein bisschen AfD, Trump und Shit-Talk anschneiden. Können wir auch machen. Wir wurden öfter mal auf Twitter gefragt und auch einmal per E-Mail, ob wir denn ein bisschen AfD und Trump abdecken wollen. Dazu möchte ich davor übrigens auch noch sagen, wir nehmen gerne, liebend gern Hörerfragen an, wenn ihr irgendeine Frage habt zu irgendeinem Thema, eine Richtigstellung, uns einfach nur irgendwie eine Nachricht zukommen lassen wollt. Wenn ihr jetzt nicht sowas ist wie, hey, Creamspeak, wenn ihr feucht zwischen den beiden seid, dann... wenn ihr uns ein Sample Package Dude Wipes schicken wollt oder... Genau, wir sind offen für alles. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns gerne. Wir beantworten Fragen für euch. Wir kommen gerne mit euch ins Gespräch. Und auf jeden Fall zu AfD und Trump. Es gibt einen guten Grund, warum wir nicht, auch wenn es absolut Potenzial hätte, sich darüber lustig zu machen, darüber zu berichten. Es gibt einen Grund und das ist halt dieses... Alte, ja, wir haben ja schon ein bisschen drüber gequatscht. Genau, ein bisschen, aber auch nicht jeden Unfug, der von nee, Trump stimmt. und AfD in die Welt geschissen wird. Aus genau diesem Grund, dass das die gute PR von denen ist. Einfach rausfeuern mit irgendeinem Unfug und irgendwer wird es schon in die Welt hineintragen und wir weigern uns eigentlich nur dazu. Und wenn es nicht also gut, wirklich, ich meine, ich glaube auch nicht, dass Trump jetzt auf die PR von Creamspeak angewiesen ist. Das darfst du nicht unterschätzen. Trump ist auf die PR und die AfD ist auf die PR von jedem Einzelnen angewiesen, der es publik macht. Ja, klar. Jeder Einzelne, der irgendeinen, und wenn, wie bescheuert, ich meine, die Dinge, die gesagt werden, sind so unheimlich abstrus und durcheinander blöd, dass man sich denkt, es kann nur darauf ausgelegt sein, ne, von wegen, es gibt keine schlechte PR, dass das Ganze in Aufschrei und mein Gott, was sagen die, nur in die Welt posaunt wird. Es gibt ja kaum PR-Firmen, die AfD ja, unterstützen wollte. Die haben in Berlin ja große Probleme gehabt, eine Werbeagentur zu finden. Weil das frage ich mich allerdings auch mal. Wer merkt denn, ich bin ja selber ein bisschen Grafik... ich bin ja selber ein bisschen rechts und ich wollte mich fragen, wie kriegt ihr die Werbeagenturen? Nein. Ich frage mich tatsächlich immer, wer macht sowas? Also was sind das für Leute? Heuern die irgendwie bei so russischen, völkischen Bikern an, die zufällig irgendwie so den... Ach, das war der 15-jährige Sohn vom Bikerclub. Ich glaube, wo du es gerade sagst, ich glaube, das war eine Werbeagentur aus Polen. Ich glaube, ich habe was gelesen. Ja, tatsächlich auf die Frage. Also, oder einfach die, sind das dann irgendwie so, aber machen. Das outgesourced nach irgendwelche, weiß ich auch nicht, nach auf die Bahamas, nach Bangladesch oder so, wo die Leute gar nicht wissen, was sie für Werbung machen oder so, weil die Texte nicht, keine Ahnung. Ach, dann kann man sie auch lieber selber. Und die Werbung ist jetzt auch, ich hab auch keine Ahnung, aber bei uns ist es einfach so, dass wir keine Lust haben, ein bisschen Gaul der AfD zu sein. Und uns auch vor deren Karren spannen zu lassen. Es gibt bestimmt immer wieder Momente, wir werden zum Beispiel ganz sicher zur Bundestagswahl und auch zur Präsidentenwahl. Ja, ich wollte sagen, es ist jetzt nicht kategorisch ausgeschlossen oder sowas. Genau, es geht einfach nur darum, wir wollen nicht jedes kleine Ding, zumal es ja auch wirklich jeder Satiriker, jedes Humormagazin, jede Fernsehsendung hat hier und da, und es hat ja auch absolut Potenzial, durch den Kakao gezogen zu werden. Das große Problem ist nur die wirklichen... Aber wir reden einfach lieber über Dicks. Wir reden einfach lieber über Dickwipes. Und das große Problem ist ja, dass die AfD-Wähler, die selbst vielleicht nur unsicher sind, ob sie da das Richtige machen, natürlich von dieser zum Teil herablassenden Satire oder ähnlichem jetzt nicht groß aufgerüttelt werden. Und die werden nicht sagen, oh, Fakten, damit kann ich jetzt was anfangen. Und das stimmt ja vielleicht gar nicht. Das hilft ja nun gar nicht. Ich gehe jetzt auch wieder schwer davon aus, dass wir keine AfD-Wähler in unserer Hörerschaft haben. Aber es bringt halt nichts, einfach nur wieder Aufruhr und Aufschrei zu machen mit, oh Gott, guckt, was Trump wieder gesagt hat, guckt, was die AfD wieder gesagt hat. Ich glaube, es gibt mit Daily Show in Amerika und hier mit von Neo Magazin und Extra 3, ne, gibt es genug Magazine und die Titanic natürlich, genug Magazine, die das auch besser machen können als wir. Einfach ne, mit mehr Energie und vor allem mit mehr Hörerschaft, aber... Ich denke, dass wir da nicht auch noch unseren Senf zu geben müssen. Wir sagen jetzt spielen wir uns mal nicht klein. So, machen wir nicht kleiner als wir sind. Ja, okay. Wir sind dann nehme ich das, dann schneide ich das für mich selber raus, dass ich das gesagt habe und vergesse es sofort. Aber Aber einfach, ich denke, dass wir nicht auch noch auf den toten Pferdekadaver AfD einsteigen. Ach, ich würde das gar nicht so kategorisch sehen, ehrlich gesagt. Wenn uns was dabei ist, wo wir einfach Bock haben, drüber zu reden, dann machen wir das. Und wenn nicht, dann halt nicht. So, ja, also ich muss jetzt auch nicht jede Folge über eigentlich Frauke. So, wie wir es jetzt machen. Aber ich wollte nur darauf eingehen, weil ich habe jetzt 2-3 Nachrichten bekommen und 2 sogar per E-Mail. Unsere E-Mail ist creamspeaktv@gmail.com. Schreibt uns bitte eure Erfahrungen. Dickpics. Genau, eure schönsten Dickpics. Und schreibt uns, was ihr alles so wissen wollt. Genau, Wahl in Amerika. Eins würde ich aber gerne machen. Und zwar, ich würde gerne eine vielleicht sogar Live-Folge zu der Wahl, zu der amerikanischen Präsidentenwahl machen. Der amerikanischen. Ja, sehr gerne. Ich glaube, der 7. oder der 9. November ist das. Ja, lass uns das so machen. Ja, oder der 8. Es könnte sogar der 8. sein. Auf jeden Fall machen wir es auf jeden Fall. Und wir haben ein kleines Special für euch. Damit fangen wir auch an. Wir werden jetzt immer so kleine saisonale Updates und Sonderfolgen machen. Saisonal ist ein schönes Wort, oder? Eine Saison. Und um euch so ein klein bisschen einzuweihen, wie es bei uns in den nächsten Monaten weitergeht. Was ist noch so alles Schönes für dich passiert in der letzten Woche? Also ich habe ein Ding, wenn wir jetzt ein bisschen wirklich die lighthearted Episode heute haben und uns jetzt von den ganz fiesen Themen ein bisschen entfernen wollen, also AfD Berlin ist ja auch wieder, egal. 12% übrigens. Ja, genau, deswegen meine ich ja. Ich habe eine sehr interessante und überraschende Entdeckung gemacht. Das war so ein bisschen meine... vielleicht so meine Zufallsentdeckung tatsächlich der Woche. Und zwar habe ich gesucht für für die Vertonung von so einem Bullshit-Video, was ich gemacht habe, für meine Band, habe ich nach, also Background-Music, so Shopping-Commercial-Music, weißt du, so weißt du, so wirklich so, ja, also geile 90s-Shopping-Shit-Music, ne, habe ich halt gesucht. Und es ist unfassbar schwierig, sowas zu finden. Also, du findest sehr viele Werbespots selbst, aber halt die Musik dazu, schwierig. Auf jeden Fall habe ich dann auf iTunes ein Album gefunden, irgendwie Commercial Cuts Volume 1, wo halt super viel von solchen Dingern, immer so 30 Sekunden Stinger-artige Background-Music aus allen möglichen Ecken, aber halt eben so ein bisschen mit diesem leicht angetrashed kommerziellen Ding drauf waren. Von Terry Devin King oder Divine King, ich weiß nicht genau. Und da gab es einen Track dabei. Schön, dass du es noch kein einziges Mal geschafft hast, wenn du irgendwen in freundlicher Recommendation erwähnen wolltest, den richtigen Namen der Person ausgesprochen zu haben. Ja, der schreibt sich halt Terry und dann D-E-V-I-N-E. Wie würdest du das aussprechen? Devin King. Terry Devin King. Divine. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch so, I am Terry Divine King Caesar. Divine. Ja, genau, Delevingne. Okay, also, da ist ein Song drauf, der heißt Breakfast Briefing, 34 Sekunden lang, und ich habe mir die alle so durchgehört. Unbedingt, und das ist einfach ein mega starker Song, müsst ihr unbedingt hören. Und das ist einfach das Intro von der Heute-Show. Ach. Die haben scheinbar ein Stock-Intro von diesem Typen benutzt, und ich dachte, das wäre halt selbst composed vom ZDF, aber wenn mich jetzt nicht alles täuscht und der Typ irgendwie das Intro geklaut hat von der Heute-Show und das jetzt selber verkauft, dann haben die halt so ein Stock-Intro von irgendeinem so random iTunes-Dude genommen. Also, zieht euch Breakfast Briefing von Terry Divine King rein. Das alte Tagesschau-Intro war, oder Sportshow, nicht, irgendwas heute war ja von Dieter Bohlen, ne? Ah, echt? Der hat das gemacht. Ja, glaube ich schon. Aber es wird wahrscheinlich auch wieder. Also, das war auf jeden Fall so meine Zufallsentdeckung, weil ich überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Dann auf einmal so, wie geht das Ding nochmal? Nee, das ist Buck Rogers. Scheiße. Ich meine, das ist das von uns selbst komponierte. Selber komponierte Weltraummusik. Ja. Und bei dir? Also ich habe ja jetzt gedacht, Oktoberfest könnten wir mal drüber reden. Ne? Oh, die CSU lädt wieder ein. Und lädt zum großen, und, das große und Spalten. Stimmt, genau. Der Beckenbauer hat 5,5 Millionen für WM in Deutschland bekommen, obwohl er ganz klar gesagt hat, er hat nichts bekommen. Und der Fleischhauer hat a surprise. Ganz viele neue Namen jetzt. Jan Fleischhauer hat tatsächlich mal eine ziemlich schöne Kolumne geschrieben, und zwar zum ganzen Menschenhandel, Sklavenhandel und Sklavenarbeit, die so rund um FIFA und Olympia betrieben wird. Und das war eigentlich ganz süß, wie Beckenbauer dann aus Katar zurückkam und meinte, nö, die laufen da alle frei rum, da ist keiner ein Sklave. Und ja, ich weiß nicht, ob er das noch so ein bisschen mit diesem altägyptischen Sklaven mit so mit Kugeln und Ball and Chain an den Beinen im Kopf hatte. Aber das sind ja hauptsächlich indische Sklavenarbeiter, die dort auch reihenweise von den Stadien, umgebauten Stadien fallen und in den Tod stürzen. Und ich finde es einfach so lustig, dass mit der GEZ, also lustig mit, ne, im Sinne von, soll ich jetzt drüber lachen oder weinen, dass Leute von unseren GEZ-Geldern Sklavenarbeit nicht finanzieren, sondern einfach, dass mit unseren GEZ-Geldern Sklavenarbeit finanziert wird. Und der Beckenbauer ist mit seinem feisten Arschlochgrinsen, steht daneben und denkt sich, ja gut, der Inder ist halt vom Stadion runtergefallen. Hab da eine Rolex von direkt aus Katar mitgebracht. Und und dann ist die Sache irgendwie auch wieder erledigt. Und dann schreibt ihr da ein bisschen was drüber und dann hat er seine 5,5 Millionen. Und was sind schon 5,5 Millionen? Oder? Für einen Kaiser. Ich meine, der hat sich so verdient gemacht in unserem Land mit dem Fußball. Der kann kein schlechter Mensch sein. Also es ist wie damals mit dem hier mit dem anderen, mit dem Bayern, mit dem Uli Hoeneß, mit diesem, ja, aber der spendet doch im Jahr eine Million an AIDS-kranke Kinder. Das ist doch, der kann doch kein schlechter Mensch sein. Können wir ganz kurz darüber reden, über Leute, die schlecht sein können oder nicht? Grundlegend ja, lass uns das schon, ein bisschen auf ein allgemeineres Phänomen mit Fußball bin ich so schlecht, Ich habe auch damit angefangen, habe gedacht, wir können jetzt hier so ein bisschen Gerechtigkeit einläuten, aber irgendwie es ist so eine Mischung aus, es interessiert mich nicht wirklich und es ist mir so zuwider und es führt ja auch zu nichts. Aber auch behinderte Leute können schlechte Leute sein. Wer hätte das gedacht? Du hast ja letzte Woche schon dich geoutet als jemand, der recht wenig mit Menschen mit Behinderung zu tun hatte in seinem Leben. Und ich hatte jetzt nun, mein eigener Vater hat nur ein Bein, also auch seitdem ich geboren wurde. Das war jetzt kein wildes Tauschangebot. Das war kein wildes Tauschangebot, so von wegen für deinen Erstgeborenen musst du uns dein Bein geben. Ja, ich wollte gerade sagen, es war einfach so, oh my god, this child is so ugly, I'm on top of my own leg. Ja. Und ja. es war ungefähr die Story. Auf jeden Fall, es gab mal in England, glaube ich, einen Mann, der an können wir an der Stelle so Storytime-Music einspielen? Ja. Storytime with Mushu. Liebe Kinder. Es lebte einmal in einem kleinen Haus. Liebe Kinder, soll ich euch mal unter den Achsel lenken? Okay, sorry. Ja. Und dieser kleine Mann war behindert. Er litt an Zwergenwuchs, glaube ich, und sah deswegen aus wie Benjamin Button, nur nicht von Brad Pitt gespielt. Und er sieht also wirklich, ich sag mal, deformiert, so wie man das mit höchstem Respekt sagen kann. Und dieser Mann wurde dann überfallen in seinem Haus, weil die Einbrecher wahrscheinlich gedacht haben, dass jeder Kobold in seiner Wohnung einen Topf voll Gold versteckt hat. Und dieser Mann, jetzt gleich werdet ihr wissen, warum ich nämlich den Witz machen darf, denn das ist genau das Gleiche mit dem, wenn ich eine Minderheit als Freund habe, darf ich Witze machen. Solange der ein Arschloch ist, darf ich es machen. Weil jeder Behinderte, solange er, oder jeder Mensch, der dem irgendwas Schlimmes erfahren ist, ist ja ein Heiliger, solange er nicht selber Scheiße gebaut hat. Auf jeden Fall, dieser Mann wurde beklaut. Und eine junge Frau hat dann für ihn Geld gesammelt in sozialen Netzwerken und allem. Hier, schaut ihr nicht an. Und die hat dann, was weiß ich, 250.000 Pfund sowas um die Ecke. Es spielt die Details spielen jetzt auch keine Rolle. Okay. Viel wichtiger war, dass sie dann am Ende für eine Stiftungsgründung, glaube ich, war sie 7.000 Pfund Dollar Euro in den Miesen und hatte nicht genug Geld und Amtsgericht stand wohl von der Tür und sie meinte dann, ja, hatte nicht irgendwer ein bisschen Geld für mich, damit ich das jetzt nicht selber tragen konnte. Und dann ging man auch an diesen Mann mit dem Zwergenwuchs heran. Ob er denn nicht ein bisschen von dem Geld, er hatte, ich glaube, er hat sich ein neues Haus gekauft oder weiß es nicht. Oder ein R2-D2-Kostüm, in dem er rumgefahren ist. Und, dieser Mann hat dann tatsächlich gesagt, ja klar. Und wie viel hat er ihr gespendet? Du tippst. 250. Nein. Und du hast noch eine, dann sonst wird es langweilig. Ein Pfund. Und alle ihr da draußen, wie viel hat er gespendet? Schreibt uns eure Lieblingsantworten. Wie viel kann ein behinderter, zwergenwüchsiger Mann spenden in so einer Situation? 10 Dollar Pfund oder was auch immer. 10 Dollar hat er gespendet. Nice. Ja, und wo man sich dann wirklich denkt, ne? You little piece of shit. Ja, dazu, ja. Und ich finde das eigentlich ganz nett zu der letzten Story, weil dann weil, ne, dieses ganze Jahr und dann hier Transgender und Schwule und Flüchtlinge und Menschen mit Behinderung und wir müssen die alle beschützen und das sind trotzdem Menschen, das sind genauso Menschen, die können genauso Arschlöcher sein. Ich wollte gerade sagen, es gehört nur mal zum Menschsein dazu, dass manche Leute auch Arschlöcher sind, ja, oder dass man auch manchmal zeitlich begrenzt ein Arschloch ist oder sowas. Es ist das Recht. Genau, aber jeder hat ein Recht darauf, ein Arschloch zu sein und als solches gehandelt zu werden. Und das ändert nichts an seiner Eigenschaft als Mensch. Und wenn wir jetzt zusammen darüber sprechen, dass alle Menschen gleich sind, ja, und sobald das endlich mal im Kopf ist, denn diese ganze, entweder die komplette Überhöhung von bestimmten Minderheiten oder von bestimmten Gruppen von Menschen oder die komplette Aberkennung des Menschlichseins von bestimmten Gruppen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach mal an, wie zum Beispiel Rechte mit Ausländern umgehen oder ich finde das eigentlich ein gutes Beispiel. Ja, Rechte mit Ausländern, Homophoben mit Homosexuellen. Genau. Dann muss man aber auch ganz klar sagen, wie zum Teil, ja, vielleicht verblümt, weltfremde Linke mit Ausländern umgehen. Es ist wie auch manchmal die Mitte der Gesellschaft mit Leuten mit rechten Tendenzen umgeht, muss man auch sagen. Ja, so, und das müssen wir jetzt mal ganz genau erklären. Also für mich ist es, wie die Linke mit Flüchtlingen umgeht, zum Teil manchmal genauso gefährlich. Denn einmal werden, und ich muss jetzt auch mittlerweile, ich glaube, das kann ich einmal kurz ansprechen, ich arbeite jetzt seit einem Jahr lang in einem Flüchtlingshaus mit 15 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Du gut Mensch. Und ich kann mich mittlerweile wirklich damit aus. Ich weiß aus erster Hand, was für Menschen dort kommen und dass vor allem Menschen kommen. Mit genau dem gleichen Schnitt, wie wenn man in einer gymnasialen Oberstufe guckt, da hast du wirklich ein paar Talentierte, ein paar nicht so Talentierte, ein paar Nette, ein paar nicht so Nette und dann hast du meistens so einen kompletten Chaoten und ein komplettes Arschloch. Richtige Hurensohn. Ja, so ein richtiger Hurensohn. Und und die Linke spricht ja dieses Verhalten auch wieder ab und auch diese ganze Refugees-Welcome-Kultur mit diesem, ich ziehe mir jetzt ein T-Shirt mit Refugees-Welcome an, ist leider auch komplett verblendet. Und das sage ich nicht pessimistisch, optimistisch, das sage ich realistisch und humanistisch. Ich glaube halt, das hat sozusagen auch wieder zwei Komponenten. Also zum einen ist es natürlich so, dass manche Leute tatsächlich das positiv überhöhen und sagen jetzt, nee, wirklich, also jeder, der kommt, ist jetzt irgendwie der absolute Engel und es ist alles toll und wir schaffen das und so. Ich glaube auch, dass wir es schaffen, so, keine Frage. Aber ja, ich auch, bin ich fest davon überzeugt. Wiederum auf der anderen Seite, dass, ich glaube nur, also sagen wir so, bei dieser ganzen Refugees-Welcome-Geschichte, also jetzt mit diesem, es gibt ja dieses Motiv mit der fliehenden Familie und dem Refugees-Welcome und halt da gibt es diese ganzen Fashion-Products, ne, mit irgendwie Beutel und Sweatshirts und was weiß ich. Und ich glaube halt... Ist da eigentlich jemand was dran? Ist das auch so? Ja, bestimmt. Ich glaube, das ist ein bisschen, das geht bestimmt auch an irgendwelche Stiftungen oder so, weil ich könnte mir halt schon vorstellen, das ist ja so ein bisschen, für mich ist das so ein bisschen so ein Prenzlberg, Friedrichshain, Sternschanzen Ding oder so. Ich glaube halt, dass da sehr viele dabei sind, die machen das, weil persönlich finde ich das eine gute Sache so, aber die engagieren sich halt sonst einen Scheiß. Was auch okay ist. Du kannst auch einfach sagen, Refugees welcome, das kannst du tragen und ansonsten dich nicht engagieren. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Refugees go fuck yourself und Refugees welcome, würde ich auf jeden Fall das Refugees welcome T-Shirt anziehen. So, generell ist diese Einstellung richtig, aber wir sind jetzt noch mal nicht mehr in irgendeinem Sozialexperiment, sondern wir leben in der Realität. Und der Realität muss auch organisatorisch etwas geschaffen werden. Und wir wollten eigentlich ein anderes Mal über die Flüchtlingskultur reden. Aber jetzt sind wir doch gerade... Einfach aus Respekt vor dem Thema, weil wir nämlich nicht mehr genug Zeit dafür haben. Okay, so. Aber lass mich noch wenigstens kurz das sagen, weil geht ein bisschen in diese Richtung... Behinderte können auch Arschlöcher sein. Ja, beziehungsweise es geht fast ein bisschen in die Richtung von wie formen wir unsere Realität, indem wir gewisse Teilaspekte davon verändern oder so. Ich glaube halt, dass zum Beispiel die Leute, die jetzt sagen, die auch jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht komplettes Bashing betreiben gegen Leute, die halt ein Refugees-Welcome-Shirt tragen und ansonsten nichts für Refugees machen. Darum geht es mir auch absolut nicht. Du musst natürlich auch irgendwie sehen, wenn du jetzt tausende von Leuten hast, die mit diesen Refugees-Welcome-Dingern auf der Straße rumlaufen, sickert das natürlich ein bisschen ins kollektive Unterbewusstsein mit ein. Das ist genauso, wie wenn wir jetzt anfangen, unsere Sprache so ein bisschen sozialverträglich zu gendern und halt immer sagen, Studenten und Studentinnen oder irgendwie sowas, ne, liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer. Das ist glaube ich, schon auf so einer vielleicht nicht super offensichtlich wahrnehmbaren, aber halt doch spürbaren Ebene irgendwie dann doch die Gesellschaft auch wieder beeinflusst. So. Und insofern würde ich halt sagen, dass auch, das ist so ein bisschen auch das meine, meines Erachtens nach, was die Rolle einer guten Linken ist, eigentlich ist es immer ein bisschen diese Oppositionsrolle, weil das, die Sachen sind teilweise zu utopisch und zu nur in eine Richtung, um wirklich in der Realität Bestand zu haben. Aber die eröffnen halt, genau wie dieses Referendum über das bedingungslose Grundeinkommen in der Schweiz. Das war klar, dass das halt nichts wird bei dem Ding, aber es hat das ganze Ding so ein bisschen in die öffentliche Debatte gebracht und ein bisschen öffentliche Aufmerksamkeit drauf geschoben. Also grob kann man dazu ja sagen, dass die rechten Parteien sich eigentlich verwehren oder unwählbar machen aus moralischen und ethischen Gründen und die linken Parteien so ein klein bisschen aus gesundem Sach- und Menschenverstand. Aber, ja, zum Beispiel. Aber, ja, und aber, nichtsdestotrotz, wie gesagt, alle haben irgendwie ihre Daseinsberechtigung. Genau, und jetzt müssen so. Wir auch mal wirklich die andere Seite angehen. Du hattest eben gesagt, dass das zur Toleranz gehört, manchmal auch dazu zu sagen, und wir reden nicht von Rechtsradikalen, genauso wenig wie ich bei Linken von Kommunisten und Linksradikalen rede. Ich rede nicht von den Jungs, die vermummt mit Antifa-T-Shirt auf Autos steigen, die nicht ihre eigenen sind und Leute mit Steinen bewerfen. Es ist egal, wen du bewirfst. Du wirfst andere Leute nicht mit Steinen, vor allem nicht, wenn du meinst, dass du für die gute Sache kämpfst. Als grobe Faustregel, wenn ich auf einem fremden Auto stehe, das ich kaputt mache und andere Leute, ob es die Polizisten, die Bullen oder irgendwelche Rechten sind, wenn ich andere Leute mit Steinen bewerfe und auf fremden Autos stehe, ja, dann mache ich ganz vieles, aber dann kämpfe ich nicht erstmal für die richtige Sache. Dann mache ich vor allem eins. Dann habe ich Bock, auf dem Auto zu stehen und Leute mit Steinen zu bewerfen. Und wenn dann ist es egal, auf welcher Seite ich kämpfe. Auf der Linken, auf der Rechten oder auf der Mitte. Ich weiß nicht, ob es auch extreme FDP-Anhänger gibt. Das wäre mal nice. Die dann mit Goldklumpen die von ihrem Porsche runterwerfen. Und mit abgebrochenen Fürst Metternich-Sektflaschen aufeinander losgehen. Aber genau, es geht um eine Toleranz. Und ja, ich habe in meinem Freundeskreis nicht Rechte, ganz, ganz sicher nicht. Aber ich habe auch in meinem Freundeskreis wirken konservative Kräfte. Wie ich mich diesen Schwitzeparteien entledige? Dude-wipes. Und genau, auch dort gibt es eine Art Toleranz. Und ihr werdet wahrscheinlich sehen, wie erstaunlich man einen rechten Wutbürger entkräften kann. Nicht mit Fakten. Und auch nicht mit Wut entgegenbringt oder sagen, du bist ein Idiot, sondern einfach mal mit Verständnis und ja, ich verstehe ihre Angst auch. So wie bei Good Will Hunting, es ist nicht deine Schuld, es ist okay. Ja, ich nehme alle meinen Arm, anstatt mit Steinen zu werfen. Und einfach so bitte geht nicht nach dem nächsten FC Köln spielen zu den Hooligans und versucht, ihr in die Arme zu nehmen. Fangt erstmal locker an. Erstmal so mit auch nicht Kinder in die Arme nehmen. Ich glaube, meine Tipps sind heute nicht die besten. Vergesst alles, ja, was ich gesagt habe. Wie wär's mit, wenn ihr diesen, weiß ich nicht, mit dem grantigen Stammtischvermieter oder irgendwie sowas, mit so ein bisschen genau, moderat-rechten. Genau, der so einen leichten Schnäuzer hat. Und ich meine, manchmal findet man sich ja auch in so komischen Gesprächen wieder, wo du merkst, du bist jetzt in irgendeinem anderen sozialen Kreis von irgendwelchen Freunden gerettet. Oder vielen so. Dank, Max. Und dann hast du auf einmal so, ja, Leute mit so ein bisschen diesem nationalen diesen nationalen Tendenzen im Gespräch. Ja, das und reicht, dann denkst du auf einmal so. Ein kleiner Anflug, nur so ein kleines Buzzword, ein kleines Krampfwort, das dann rausfällt. Genau. Wie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal Lügenpresse. Auch da, ich habe niemanden, der Lügenpresse sagen würde in meinem Freundeskreis, wenn dann nur ironisch. Aber, oder sagen wir mal Wirtschaftslöchchen, wo man sich denkt, Aber ja, genau, und dann fällt mal so ein kleines Ding und du denkst dir, okay, dann wirklich, wirklich dort mit Verständnis und nicht mit den auswendig gelernten Parolen, die man dann aus. Und das gilt jetzt für Linke wie Rechte, also ganz ehrlich. Wir leben in einer Demokratie und eine Demokratie muss vor allem vertragen können, dass sie auch rechte Elemente hat. Und dass es auch Menschen gibt. Das gehört, das ist halt ein Meinungspluralismus, das gehört halt dazu. Richtig. Demokratie besagt ja einfach schon, dass halt verschiedene Kräfte in verschiedene Richtungen wirken und dass daraus dann irgendwie ein möglichst guter Gesamtkonsens entstehen soll. Und das kann einfach nicht sein, dass du sagst, ja, aber die Rechten, die mag ich aber nicht, ich will die komplett rausnehmen aus dem System. Weil so funktioniert das halt nicht. Genau, denn und eine souveräne Demokratie muss das ertragen und wird das auch auf lange Sicht, denn das meiste ist ja auch das, wovon die AfD spricht, mit wirklich unrealistischen Forderungen. Das sind meistens Dinge, die sich auf Dauer, auf lange Sicht, meistens selbst entkräften oder nicht verwirklicht werden. Wenn man sich jetzt zum Beispiel das AfD-Parteiprogramm anguckt, und ich finde es immer wieder lustig, wenn dann gerade in bildungsfernen Schichten, in Armutsschichten oder in ärmeren Schichten Die Leute, die AfD wählen und glauben, das sei eine Partei für den kleinen Mann. Die AfD ist keine Partei für den kleinen Mann, meine Freunde. Die AfD ist eine Partei für den großen Mann. Die AfD möchte das Arbeitslosengeld 1 für den ganz großen Mann, so eine ganz große Männer. Genau, für die AfD ist eine Partei für die ganz großen Männer, und zwar für die ganz reichen Männer. Da ist nichts mit dem kleinen Mann. Die führen euch an der Nase rum. Das ist eine radikalere FDP, wie du es immer nennen möchtest, damals unter Lucke noch. Nur damals war halt nicht genug rechtes Zeug drin mit Ausländer raus oder weniger Ausländer rein. So, es wird mit euren Ängsten gespielt, es sind Rattenfänger, und irgendwann merkt ihr, dass ihr wie Lemminge alle die Klippe runterfallt. Wenn zum Beispiel in Berlin der Sozialwohnungsbau komplett abgebaut werden soll. Es steht im Parteibuch, also im Parteiprogramm so drin. Ja, und nichtsdestotrotz musst du ja den Leuten dann entsprechend, wenn du quasi den, in Anführungszeichen, Durchblick hast, ja, wie wir, und so ein bisschen absehen kannst, musst du nichtsdestotrotz als Gesellschaft den Leuten den Ausweg geben, zu sagen so, ja, hallo, liebe Menschen mit Ängsten und komischen Ressentiments gegen Ausländer, die aber halt aus diesen Ängsten entspringen, ja, ihr seid auch Teil der Gesellschaft irgendwie, und es gibt auch irgendwie Lösungswege für eure Ängste und eure Probleme, indem wir uns vielleicht ein bisschen um euch kümmern und ein bisschen mal die Infrastruktur in MacPom oder sowas uns ansehen, wo ihr dann nicht quasi gezwungen seid, einen Ausländerhass aufzubauen und irgendwie AfD zu wählen. Ja, oder einfach aus Frust und Neid. Genau. Und das ist für uns übrigens auch ein Grund, warum wir dieses harte AfD, und ich finde, AfD-Bashing ist noch was ganz anderes als AfD-Wähler-Bashing. So, ja, denn ja, wirklich absolut. Sich über AfD-Wähler lustig zu machen, ist halt zum Teil... Das ist ja ein bisschen wie bei Jokes über Behinderten. Nein. Ja, ich wollte tatsächlich ungefähr so ein kleines Ding ziehen. Erstmal ist es unheimlich leicht, sich über jemanden lustig zu machen, der Angst hat. Und Angst macht für gewöhnlich vor allem eins, unheimlich dumm. Und das Zweite ist, es gibt keine Gewinner dabei. Also ich meine, die Leute hören sich jetzt seit 2 Jahren schon an, dass sie blöd sind und dass sie recht sind, und dann, auch wenn ich dann höre, sich in die rechte Ecke gestellt fühlen, das hat schon einen Grund, warum man jemanden in die rechte Ecke stellt, wenn hier und da etwas gesagt wird, wie, ja, aber wir sind voll dafür, aber ein Flüchtlingsheim nebenan wollen wir trotzdem nicht haben. Es ist ja so ein bisschen so, da kann man fast so eine Schulhof-Metapher oder sowas anbringen, zu sagen, so, dann ist dann das irgendwie sowieso machen. Die einen Kids, die dann irgendwie sagen zu einem doofen Kid so, nee, deine Fußballregel nicht, du darfst nicht mit uns mitspielen. Und dann steht er irgendwie in der Ecke und hängt mit den anderen ausgeschlossenen Kids irgendwie ab. Meine Damen und Herren, wir merken mal wieder, dass Max Röbel in seinem Leben noch nie Fußball gespielt hat. Ja, weil er nämlich glaubt, dass beim Fußballspielen auf einmal jemand mit einer neuen Fußballregel ankommt. Was weiß ich, Billard, also keine Ahnung, was spielt man auf dem Fußball, diese komischen Basketballspiele, Mann, ich weiß es nicht, ich habe nie Ballsportarten gemacht. Ich habe mich in meinem Leben nicht sportlich betätigt. Ich hasse Teamsportarten. So, ich war selber mal der Loner-Kid, der seine anderen, so, egal. Also wie auch immer, ne? Du packst das Kind aus deiner ich muss die Metapher zu ändern. Also du haust das Kind aus der... Das Kind darf nicht mitspielen, so, dann rottet sich das mit irgendwelchen anderen Kindern zusammen, und dann beschwert sich nachher die Gruppe, den vorher ausgeschlossen hat, so, Mensch, warum passt er sich denn nicht unseren Regeln an und kommt jetzt wieder zu uns hierher und irgendwie spielt ordentlich mit, und warum macht er dann so einen Terz, und auf einmal, warum sind da so viele ausgeschlossene, nervige Kinder, die jetzt hier so rumdingsen? Das ist so ein bisschen irgendwo auch ein bisschen selbstverschuldet. Ja. Ich habe auch keinen Bock, mich mit rechten Dumpfbacken auseinandersetzen. Habe ich wirklich nicht. Ja, genau. Also ich habe auch keinen Bock drauf, aber irgendwie muss man es halt doch machen. Ja, genau, weil, naja, du bist halt immer, du hast ja dann halt immer eine Teilschuld, wenn das ganze Ding wieder an die Wand gefahren wird, ne? Ja. Und das ist so ein bisschen wie halt, ja, das Kind alleine zu Hause lassen und dann sagen so, ach Mann, warum sind jetzt die ganzen Wände angemalt? So, scheiße. Ja, okay. Siehst du, jetzt haben wir wieder über die AfD geredet und jetzt ist man ganz traurig. Ja, ich sag schon, auf so einer traurigen Note wollte man doch nicht im Podcast aufhören. Egal. Kann man nichts machen. Wir haben uns halt wieder so verplappert. Was ist eigentlich mit der Polizei? Meint ihr nicht irgendwie die Stürme in der... Ach so, AIDS ist in Afrika um 5% angestiegen. Ebola. Trump. Ebola, it's back. Better. Bigger. And even more hilarious. Zika und Zita. Zita. Der indonesische Präsident. Nee, der malaysische. Alle Drogendealer erschlagen lassen und Amerika beleidigt. Du meinst, vielleicht der, haben wir bald der von Weltkrieg der malaysische 3. Präsident. Malaysische, stimmt. Der das ist wieder racist, ne? Oh, Indonesien, Malaysia, alles das Gleiche. Das ist alles das Gleiche. Ja, gut. Nächste Kim Woche. Jong-un hat wieder eine neue Rakete getestet. Mein Gott, geht's denen gut da drüben. Auf jeden Fall riesige, spannende, lustige Themen. Erwarten uns. Await. Ein Riesenfall. Was wir jetzt aber vielleicht gucken sollten, die Polizei steht immer noch draußen. Shit. Okay, haben wir schon irgendwie so eine Art Fluchtplan oder irgendwie so eine Vorgehensweise? Weil ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, haben wir ja gesagt, dass sie das Ding in einer Stunde oder so ungefähr stürmen wollen. Fuck! Wir sind unbewaffnet! Nicht in die Eier! An alle Einheiten, hier spricht Chief Inspector Sudeldinger. Der Einsatz ist offiziell beendet. Wir haben die Geisel unverletzt befreien können und die beiden Verdächtigen im Feuergefecht liquidiert. Das war verdammt nochmal ausgezeichnete Arbeit heute, Jungs. Gönnt euch mal einen schönen Space Donut. Sudeldinger over and out.